hab viel gesehen, manches nicht verstanden, doch weiß ich, täglich mehr. Stand an vielen Türen, hatte keinen Mut, doch ging ich wieder hin. Hab viel versprochen, manches nicht gehalten. Genommen, wenig nur gegeben, doch fing ich grad erst an, kannte viele Worte, die andere gerne hören. Sag ich, wer ich bin.